Sie nickte. Ich bahnte mir einen küssenden Weg zu ihrem Mund und in dem Moment, in dem sie unsere Lippen berührte, spürte sie, wie ich meinen harten Schwanz tief in ihre noch immer zuckende, nasse Muschi schob. Sie war feucht, weich, warm und gierig. Sie wollte weitere dreimal, bis ich kommen durfte. Danach, als ich mich aus ihr zurückzog und aufs Sofa fallen ließ, beugte sie sich über mich und leckte Menschenschwanz, der ganz von ihrem und auch meinem Saft nass war, sauber. Und wollte mich offenbar nochmal kommen lassen. Sie saugte und ich stöhnte. Anfangs war es unangenehm, so kurz nach dem Orgasmus, doch das legte sich recht schnell. Sie hatte Erfahrung im Blasen und schien es ihr richtig zu genießen. Als ich ein weiteres Mal abspritzte, schluckte sie alles bis auf die letzten zwei Spritzer, die in ihrem Gesicht landeten. Danach gingen wir uns waschen. Während wir unter der Dusche saßen, meinte sie zu mir, »Ich würde dich zu gerne noch im Jacuzzi reiten. Was hältst du davon, wenn wir das morgen im Lauf des Tages machen?« Mir wurde klar, dass diese geile und sexy Frau nun alles wollte. Mir konnte das nur recht sein. Ich würde zwar mit meinem Roman nicht weiterkommen, aber was spielt das für eine Rolle, wenn ich so geilen Sex haben könnte? Das würde eine denkwürdig sexgeile Woche. Genau, wa? Der Schriftsteller, der extra zum Schreiben diese Bude mietet, lässt das Schreiben einfach links liegen, weil eine ältere Frau ihn vergenussferkeln will. Die Beschreibungen des Winklerschen Sexualaktes thematisiere ich jetzt mal nicht en Detail. Das ist eh seit Sex im Mittelalter immer dasselbe. Dieselben Worte, dieselbe Darstellung, derselbe Protagonist. Eieieiei. Kommen wir zu den Steckbriefen. 2, das Haus in den Bergen. Name Rainer. Alter 21. Geschlecht männlich. Größe 1,92 Meter, Haare braun, in Klammern kurz, sexuelle Neigungen hetero, Zusatz Autor und Urlauber. Plötzlich sind die sexuellen Neigungen nicht mehr Outdoor oder Sex in der Berghütte, sondern der selbsterklärte bisexuelle Rainer ist hetero. Okay. Name Frau Schuster, Alter unbekannt, Geschlecht weiblich. Größe 1,78 Meter, Haare blond, in Klammern lang, sexuelle Neigungen unbekannt, Zusatz Vermieterin der Ferienhütte. Name Carla, Alter unbekannt, geschätzt auf über 50, Geschlecht weiblich, Größe circa 1,87 Meter, Haare, sexuelle Neigungen, aufgeschlossen, neugierig, erfahren und bisexuell. Zusatz, hat sich getrennt und ist alleine im Urlaub. des Winklers Sexpuppe ist bisexuell und steht scheinbar kurz vor der Rente. Ich bin mal gespannt, wann Reini Sex im Altenheim veröffentlicht. Kann ja nicht mehr allzu lange dauern. Diabetes und die Prostata drücken den Sand in Windeseile durch die Sanduhr des Lebens. Abschlusswort. Ich finde seit langem die Vorstellung alleine mit einer Frau in einer verschneiten Berglandschaft und Blockhütte extrem geil. Daher die Inspiration. Okay, zum Abschluss dann komisches 0815-Gefasel, dass Reini wohl mal eine Ische in den Alpen wegknallen will. Naja, ich fand die Geschichte äußerst langweilig und komisch und, keine Ahnung. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Sex in der Alpenhütte haltet. Und von dieser Geschichte, das Haus in den Bergen. Ich bedanke mich jedenfalls wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, sayonara, matane.